Jetzt in die Tüte gepackt, was heißt ausprobiert und raus auf zack, hey, ganz ungeniert. Ach nee, lass mal stecken, ist doch totaler Beschiss. Von wegen wir verstecken und sag, alles Mist. Eine simple List, um uns einem zu reden. Ja, wir seien nicht flexibel, würden nicht alles geben. Ach, das denkst du wirklich? Ja, dann sieht man es ja schon, dass du dich anstrengst, tierisch, mein Sohn. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Hör auf mit dem Gewimmer, hey, du zählst zu den Feigen. Ich werde jetzt das zeigen, sieh her. Wenn ich mein Ding fahr, dann hab ich Flair. Dann bin ich wer, pass mich nicht an. Sieh dich an, will ich so sein wie du. Na, vielen Dank. Veränder dich, du musst es endlich was tun. Ich schalte ziemlich langsam Fragen. Na, was sagen Sie nun? Es fängt oben an dem Kopf, endet unten bei den Schuhen. Was meinst du? Na, vielen Dank, sagte ich. Weiß, groß, klein, genau definiert. Immer arm, reich, ja, nein, auf jeden praktiziert. Fein, säuberlich, multipliziert ins Unendliche. Nicht gelöscht, sondern addiert ins Unendliche. So oft verdreht, umgekehrt ins Unkenntliche. Eine Unschärfe, fast schon menschliche, wie ein Brillenträger. Ich appelliere wie die Comics bei Heger an die einzelnen Gehirne, an euer Spatzenhirn, eure Geisteskraft. Hey, öffne deinen Schirm, egal ob kräftig oder sacht. Ich nehm mir von allem das, was Spaß bereitet. Ich bin eine faule Sau, die arbeitet. Ich bring am Stammtisch tiefsinnige Gespräche. Wenn ich Dreck wegmisch, mach ich darüber meine Späße. Ich wirke seriös, sogar mit Krauselhaar und Mundgeruch. Ein Kieselstein, doch ein aufprallender Bruch. Veränder dich, du musst es endlich was tun. Ich schalte ziemlich langsam Fragen. Aber sagen Sie nun? Es fängt oben an dem Kopf, endet unten bei den Schuhen. Was meinst du? Sie sagen mir, dass Sie mein Zeug verstehen. Oh Gott, nicht schon wieder. Sie können nicht begreifen, dass die abgestumpften Mitmenschen, die Einsamkeit, die Straßen, die Wände, auch für mich dieselben sind. Ich steck im gleichen Ablauf, im gleichen Dreck. Ich bin auch einer, der Saft braucht, nicht alles gleich checkt. Tiefsinnig hinterblickt, sich in alles reinfrisst. Doch es gibt mir keinen Kick, wenn das so bleibt, wie es ist. Denn das bringt mich nicht weiter, ich brauch Veränderung. Schlender auch rum, doch als Sender und drum. Bleib ich locker, aber ungemütlich für dich, was dem Monumentalistik-Schock entspricht. Ich brauch Stillstand, Bewegung, Begegnung mit den anderen. Von allem einen kleinen Schwung, ein Ende mit Anfang. Ich setz mich zurück und höre mein Atmen. Gib Gas und hab Glück, denn ich werd dich immer warten. Ich schau mich um, sehe viele blinde Passagiere, hey, das haut mich um. Keiner von denen hat Papiere, keiner ein eigenes Konzept, seine eigenen Styles entdeckt, denn dann müsste man sich ja verändern. Ach, mach dich weg!